And let's turn to the book of Revelation. Und schlagen wir hin zum Buch der Offenbarung. Father in heaven, thank you. Vater im Himmel, that we can study your word. Dass wir dein Wort studieren können. Pray that you bless this time together. Wir bitten dich, dass du diese Zeit zusammen jetzt hier segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Tonight we study Revelation chapter 2. Heute Abend studieren wir the second, die Offenbarung, Kapitel 2. The second of the seven churches. Und zwar geht es da um den zweiten Teil der sieben Gemeinden, die wir and behandeln. It's called the Church of Smyrna. Und da geht es um die zweite heute Abend, die Gemeinde von Smyrna. Smyrna means bitterness or bitter. Smyrna bedeutet bitter. And it speaks of the suffering church. Es spricht von der leidenden Gemeinde. The first church, Ephesus, was the serving without joy church. Die erste Gemeinde, die Ephesus-Gemeinde, war eine Gemeinde, die diente, jedoch ohne Freude. They were the powerhouse church of the first century. Die waren total mächtig im ersten Jahrhundert. And they did everything right. Und die machten alles richtig. Except one thing. Mit einem kleinen Fehler. They left the first love. Sie haben nämlich die erste Liebe verlassen. The first church, Ephesus, die erste Gemeinde, die Ephesus-Gemeinde, is also called the apostolic church. Sie wird auch die apostolische Gemeinde genannt. Or the church of the preaching church. Die predigende Gemeinde. They had the apostles, they had the first witnesses. In dieser Gemeinde waren ja auch die Apostel drin, die ersten Zeugen. They had people in their church that actually like met Jesus. Sie hatten Leute in ihrer Gemeinde, die tatsächlich Jesus getroffen hatten. It's incredible, right? I mean, they like how many people here met Jesus? Wie viele Leute haben Jesus schon einmal gesehen? How many people were healed by Jesus himself? Wie viele Leute sind von Jesus selbst geheilt worden? There's Bartimaeus and there's the leper and da ist der Aussätzige. It was the apostolic church. Und dieses Zeitalter ist die apostolische Gemeinde. As it moved to the next generation, wenn es dann aber in die nächste Generation ging, it lost its first love. Da wurde die erste Liebe verloren. The Church of Smyrna is the second. Die Gemeinde von Smyrna ist die zweite. And it represents a time from. It actually overlaps with the first church. Age, und right? Eigentlich kann man das überlappend sehen mit dem ersten Gemeindezeitalter. We could say that the Church of Ephesus represents an age from the Ascension or the let's say from Pentecost. Die Gemeinde von Ephesus umfasst ein Zeitalter beginnend mit Pfingsten. To 96 when John died or 100. Man kann das ungefähr hinziehen bis 96 wo Johannes starb. And the other age actually started overlapped with it. Und das andere Zeitalter, das Zeitalter von Smyrna, der Gemeinde Smyrna, beginnt etwa starting with 54 under the persecution of Nero. Mit 54 da begann die Verfolgung unter Nero. All the way into the 3rd century. Und das reicht hinein bis ins 3. Jahrhundert. Okay. Now this persecution as you see here. Diese Verfolgung, wie man hier auf dem anderen Blatt sehen kann, non-Christian historians agree. Es gibt eine Übereinstimmung unter nicht-christlichen Historikern. That there were 10 major persecutions of the church. Dass es 10 Hauptverfolgungen gab der Gemeinde. Nero from 54 to 68. Zuerst durch Nero 54 bis 68. Domitian 81 to 96. Dann durch Domitian 81 bis 96. A two-year break and then Trajan from 98 to 117. 2 Jahre war Pause, dann kam Trajan von 98 bis 117. And then some 45-year break or. Dann war wieder eine Pause von bis mehr als 40 Jahren. And then Marcus Aurelius starts another persecution. Und dann kam Mark Aurel. Er begann eine weitere Verfolgung. And that's where Polycarp was killed in Smyrna. Da wurde Polycarp getötet in Smyrna. He was the pastor of the church there. Er war der Pastor von dieser Gemeinde dort. And that persecution 161 to 180. Diese Verfolgung unter Mark Aurel ging von 161 bis 180. 13-year break and another one starts. 13 Jahre Pause, dann begann die nächste Verfolgung. Septimius Severus. Unter Septimius Severus. Another 193 to 211. Die dauerte von 193 bis 211. Another 18 years of persecution. 18 Jahre Verfolgung. Maximinus. Und dann unter Maximinus. 20 years later or 23 years later would start again, 235 to 238. Und 20 Jahre später, von 235 bis 238. Then another 11-year break and then Decius, 249 to 251. 11 Jahre Pause, dann Decius, von 249 bis 251. And then 2-year break and then Valerian. Valerian. From 253 to 260. Von 253 bis 260. And then a 10-year break, and then again, 10 Jahre Pause. In 270 to 275, Aurelian. Dann von 270 bis 275, Aurelian. Then a 10-year break. Wieder 10 Jahre Pause. And then the worst persecution came under Diocletian. Und dann gab es die härteste Verfolgung, die unter Diokletian geschah. 285 to 305. Es war von 285 bis 305. We put these up here because Jesus predicted this. Wir haben diese aufgelistet, weil Jesus sie ja vorhergesagt hat. And this is the whole point, that the Lord is the Alpha and the Omega. Und das ist der Punkt. Der Herr ist Alpha und Omega. The beginning and the end. Anfang und Ende. He already knows the end. Er kennt bereits das Ende. So this message is to the persecuted church of history. Also diese Botschaft richtet sich an die verfolgte Gemeinde der Geschichte. And there were thousands of people who died under these Caesars or emperors. Und unter diesen Cäsaren oder ja, Herrschern starben Tausende von Christen. Thousands went to the arena. Tausende sind oder mussten in die Arena gehen. Tortured, crucified. Sie wurden gefoltert. Sie wurden gekreuzigt. Burned alive. Wurden lebendig verbrannt. Thrown to bears. An Bären vorgeworfen. Tigers. Tigern. They would allow them to be mauled. Sie wurden gerädert. And then they would pull them out before they were dead or allow them to be killed. Und dann würde man sie nicht gerädert. Sometimes they would let them be just bitten up. Oh. Sie wurden einfach aufgefressen. Yeah, but they didn't die. They just aber sie starben saved them before they were killed. Und hatten sie dann noch eben gerettet, bevor so sie they ganz could tot continue waren, the torture. Um dann einfach die Folter weiterzumachen. There was a story of a man and his son who were taken into the arena. Da gibt es die Geschichte von einem Mann mit seinem Sohn, der da in die Arena geführt wurde. The animals came out. Und dann kamen die Tiere, die Bestien and, aus den Toren. The little boy said, der kleine Junge sagte, is this, Father, is this going to hurt? Der Junge fragt den Vater, wird das wehtun? And he said, just for a moment. Und der Vater sagte nur, es tut nur einen kleinen Moment weh. And these kind of like heartbreaking stories. Und das waren diese Geschichten, die so herzzerreißend waren. I went to the internet and I found some statistics. Ich habe mir das mal im Internet angeschaut und habe ein paar Statistiken dazu gefunden. This is a 1,000-page survey of world religions. Da gibt es einen 1,000-seitigen Überblick über die Weltreligionen. That's very accurate. Der sehr genau ist. By a man named David Barrett. Von einem Mann namens David. And I'd like to buy Barak? The book. Barrett. Barrett. Yeah. And he says at this moment 32% of the world is Christian. Er sagt, dass etwa derzeit 32% der Weltbevölkerung christlich ist. The largest world, it's the largest religion. Und damit ist das Christentum die größte Religion. And he says during the Cold War, er sagt während des Kalten which Krieges, was almost 50 years, der ja ungefähr 50 Jahre andauerte, middle of the 1940s to the early 90s. Also Mitte 1940 bis in die späten 90er hinein. There was 300,000 martyrs da gab per year. 300,000 Märtyrer pro Jahr. Now he defines a martyr as und er definiert einen Märtyrer als a martyr is a Christian believer. Ein Märtyrer ist ein christlicher Gläubiger. Who loses his or her life prematurely. Der sein oder ihr Leben verliert, bevor es zur vollen Reife gelangt. In a situation of witness, in einer Situation, wo er Zeugnis ablegt, and as a result of human hostility. Und sein Märtyrertum geschieht als Folge menschlicher Feindschaft. Yeah. Mary's grandfather died like that. Der Großvater von der Mary, er starb so. Put in prison. Er wurde gefangen genommen ins Gefängnis. And either he was drowned in the river or the prisons were burned. Und entweder ist es so geschehen, dass er dann im Fluss ertränkt wurde oder das Gefängnis niedergebrannt wurde. Man weiß nicht genau. Now, that's 300,000. That makes about 15 million people. 300,000 pro Jahr macht etwa 15 Millionen. That's 15 million. That's only the ones counted that would be included in the Cold War situation. Und das sind nur ungefähr die, die man annehmen kann durch die Situation des Kalten Krieges. It's not counting, I don't think, Africa and South America. Und da ist jetzt nicht zugerechnet, was vielleicht in Afrika passiert sein mag oder vielleicht in Südamerika oder anderswo auf der Welt. These are not Christians that have died. Und das sind nicht Christen, die einfach gestorben sind. These are Christians who were murdered because they believed. Das sind nicht Christen, die einfach gestorben sind, sondern die ermordet worden sind, weil sie geglaubt haben. And he says that after the Cold War, since 1991, und er sagt, dass nach dem Kalten Krieg, wenn man jetzt rechnet mit 1991, they're still averaging about 150,000 a year are being killed. Da waren es immer noch etwa 150,000, die pro Jahr umgebracht wurden. Out that way toward Russia and Asia. Wenn man von uns aus in den Osten schaut, also Russland hinein bis nach Asien. Okay, so that's what a martyr is. Das, was ein Märtyrer ist. Someone who loses their life prematurely. Jemand, der sein Leben verliert, ohne dass es zur vollen Reife gelangt ist. Because of their witness. Wegen ihrem Zeugnis. As a result of human hostility. Und zwar als Folge menschlicher Feindschaft. So there's more people martyring today than there has ever been in human history. Also es gibt mehr Märtyrer, die heutzutage sterben, als die gesamte menschliche Geschichte genommen. Maybe back then, I think the percentage was higher. Es mag sein, dass damals der Prozentanteil höher war. I mean, if you take also bezogen auf die Gemeinde, ne? Yeah, I think the ratio was higher, but there's more people dying now. Bezogen auf die Gemeinde waren es damals natürlich mehr, aber wenn man jetzt die reine absolute Zahl nimmt, heutzutage sind es natürlich heute mehr. So let's go to Revelations 2:8 and see our Lord's message to the suffering church. Also gehen wir zur Offenbarung Kapitel 2 Vers 8 und schauen uns einmal die Botschaft an, die der Herr der Gemeinde gibt. And to the angel of the church in Smyrna write. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe. The first and the last. Dies sagt der Erste und der Letzte. See, right away, the Lord wants us to know, he knows everything. Er möchte sofort, dass wir wissen, dass er alles weiß. So we talked about in Revelations 1. Wir haben darüber bereits gesprochen in der Offenbarung Kapitel 1. We talked about John on the island of Patmos. Wir haben gesprochen über Johannes, der sich ja auf der Insel Patmos befand. Who was a brother in suffering, der ein Bruder war im Leiden, the kingdom and perseverance, im Königreich, aber auch im Ausharren. And we talked about how he embraced his suffering. Und wir haben davon gesprochen, wie er sein Leiden förmlich umarmte. And this basically follows the same thread. Und man kann eigentlich hier den gleichen roten Faden erkennen. The only way we're going to embrace any kind of suffering is to know that the Lord is fully aware of it. Die einzige Möglichkeit, wie wir das Leiden wirklich umarmen können, ist, wenn wir uns bewusst machen, dass der Herr es wirklich, dass der Herr es genau weiß. And fully in control. Und dass er gleichzeitig auch die völlige Kontrolle darüber hat. Psalm 23:4 has been a great comfort to me. Psalm 23, Vers 4 ist für mich ein großer Trost. Though I walk through the valley of the shadow of death, auch wenn ich durch das Tal des Todesschattens wandere, I fear no evil, dann fürchte ich dich doch nichts Böses, for thou art with me. Denn du bist ja bei mir. Thy rod, dein Stecken and thy staff, und dein Stab, they comfort me. Sie trösten mich. And I've always seen his rod, und ich habe es immer so betrachtet, sein Stecken, his omniscience, ist seine Allwissenheit, and his staff, und der Stab, as his omnipotence, und das seine Allmacht. And those two things comfort me. Und diese beiden trösten mich. The fact that God knows all about my situation, Das ist tröstlich, diese Tatsache, dass Gott alles über meine Situation weiß. And number two, that he has all power to change it in an instant. Und dass er gleichzeitig doch die alle Macht besitzt, um es in einem Moment zu ändern. This is really the only way that we can embrace. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir dieses Leiden auch empfangen und umarmen können. Our situations. Unsere Situationen. And we'll see why it's important to do that. Und wir werden jetzt auch sehen, warum es so wichtig ist, dass wir dies tun. The first and the last who was dead. Der erste und der letzte, der tot war. And has come to life. Und wieder lebendig wurde. So he knows. Er weiß es. Jesus knows all about suffering. Jesus weiß alles über das Leiden. The one who was crucified. Der gekreuzigt wurde. And now is alive. Und jetzt wieder lebt. Says this. Dieser sagt Folgendes. I know your tribulation. Ich kenne deine Bedrängnis. Omniscience. Allwissenheit. Fully aware of your situation. Ich bin mir völlig deiner Situation bewusst. There's no suffering that a Christian will ever go through that Jesus is not completely aware of. Es gibt kein Leid, durch das ein Christ vielleicht gehen mag, das nicht dem Herrn völlig bewusst ist. And there's nothing that we will ever go through that he cannot identify with. Und es gibt nichts, was wir vielleicht durchmachen mögen, womit er sich nicht identifizieren könnte. Jesaja 53. He was despised. I'm sorry. Just chapter 53. Das gesamte Kapitel 53. He was despised and rejected. Er war verachtet und zurückgewiesen. And a man acquainted with grief. Ein Mann, der mit dem Leiden vertraut war. Okay, I know your tribulation and your poverty. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. But you are rich. Du bist aber reich. I know your tribulation. Ich kenne deine Bedrängnis. Let's go to the next page. I know all your suffering. Ich kenne all dein Leiden. And your poverty. Und deine Armut. But I want you to know something. Aber ich möchte, dass du eines weißt. You people are rich. Ihr Leute, ihr seid reich. But you are rich. Du bist aber reich. And the blasphemy of those who say they are Jews and are not. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind. But are a synagogue of Satan. Sondern eine Synagoge des Satans. So the persecution was coming also from religious people. Die Verfolgung kam auch von religiösen Leuten. Which actually it mostly always comes from religious people. Eigentlich ist es so, dass es fast immer von religiösen Leuten kommt. Because persecution primarily is the result of exposing hypocrisy. Verfolgung ist eigentlich immer das Ergebnis davon, dass Heuchelei losgestellt wird. Exposing bondage. Oder dass man den Finger auf Knechtschaft legt. And religious systems that don't bring life. Und religiöse Systeme, die kein Leben bringen, dass man sie einfach bloßstellt. And especially when that religious system is tied into somebody's livelihood. Und insbesondere dann, wenn jemand dieses religiöse System mit seinem Finanzen irgendwie verbindet. Then you're not only threatening their reputation, but now you're threatening their source of income. Dann ist es ja so, dass du nicht nur ihr Ansehen bedrohst damit, sondern auch ihr Einkommen. So Philipper 3:18. Paul called them enemies. Paulus nennt sie Feinde. Of the cross. Feinde des Kreuzes. Because he said their God is their belly. Denn er sagt über sie, ihr Gott ist ihr Bauch. They're not serving God. Sie dienen nicht Gott. They're serving their own needs. Sie dienen ihren eigenen Bedürfnissen. Their occupation is religion. Ihre Beschäftigung ist Religion. But they don't serve the people, they serve themselves. Aber sie dienen nicht den Leuten, sondern sie dienen nur sich selbst. He says, I've told you this weeping, I'll tell you again, they're enemies of the cross. Ich habe euch bereits gesagt mit Tränen und ich sag's euch wieder, sie sind Feinde des Kreuzes. And in chapter 2 verse 21. Und in Philipper 2 vers 21. He says they serve themselves. Da heißt es, dass sie nur sich selbst dienen. Not Christ. Und nicht dem Christus. They serve, and he's talking about, this is talking about, in this case, 2:21, about Christian workers. Und in Philipper 2:21, da ist die Rede von christlichen Arbeitern. Judaizers, and he said only Timothy is of like mind. Und er sagt, dass nur der Timotheus ihm gleichgesinnt ist. So persecution comes when hypocrisy is exposed. Verfolgung kommt, wenn Heuchelei bloßgestellt wird. Systems that are based on serving self. Systeme, die ihre Grundlage darin haben, dass man nur sich selbst einbedient. I mean, the Caesars were presenting themselves as gods. Mal denk mal dran, die Kaiser haben sich selbst als Gott dargestellt. And suddenly you're saying there's only one God. Und dann sollst du sagen, es gibt nur einen Gott. And he's just a man. Und der ist nur ein Mann. That's trouble. Wenn du das sagst, dann hast du Probleme. That's trouble for a whole empire. Und das sind Schwierigkeiten für ein ganzes Königreich oder Kaiserreich, wenn du da die Wahrheit hineinbringst. Okay, so there were people who were of the synagogue of Satan. Also gibt es da Leute, die von der Synagoge Satans sind. They would be going to the building every week. Die gehen da jede Woche in dieses Gebäude. Nicely dressed. Gut angezogen. Singing their songs. Sie singen ihre Lieder. From God's viewpoint, it was a synagogue of Satan. Aber aus Gottes Sicht war das eine Synagoge Satans. Because it was all based on self. Denn es hatte nur in ihrem Selbst had Grundlage, nothing in ihrem to Ego. Do with serving God. Had nothing to do with er hatte serving nichts God. Damit zu tun, an dass sie Gott vielleicht hätten dienen wollen. Now look at verse 10. Schaut mal Vers 10. Now this is an incredible statement. Und das ist eine unglaubliche Aussage hier. Do not fear what you are about to suffer. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. That just makes you want to weep. Do not fear. Da fängst du fast an zu weinen. What you are about to suffer. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Now that's a very powerful statement. Das ist eine sehr, sehr kräftige Because Aussage. Is it possible to separate fear from suffering? Ist das möglich, dass man die Furcht oder vielleicht gar Angst vom Leiden trennen kann? Wasn't Jesus afraid in the garden? Hatte nicht Jesus da Furcht im Garten Gethsemane? Is there different kinds of fear? Gibt es da verschiedene Formen von Furcht? Like is there you know there's the fear of pain. Da gibt es die Furcht, die Angst vor dem Schmerz. Which is probably why knowing he would take on the sin of the world. Das vielleicht deswegen, weil er ja wusste, er würde da die Sünde der Welt auf sich laden. And then he sweat great drops of blood. Und in der Situation schwitzte gar Bluttropfen von der Stirn. I think, you know, that's one kind of pain, an emotional pain because of fear because of the pain you're about to go under. Das ist eine Furcht, die sich darauf bezieht, dass man da ein Leiden vor sich hat. I mean, you like to get needles when you go to hospital? I don't like needles. Und wollt ihr da irgendwie Spritzen bekommen, wenn ihr ins Spital geht? There's just the, always just the nervousness. Also bin ich immer ein bisschen nervös. So I try to just look at it to overcome the fear. Also ich versuche mir das ein bisschen anzuschauen, damit da ich die Furcht überwinden kann. Put it right in there, make it bite. Yeah. Komm, schau rein und fertig. Stick it in right there. Yeah. Da in die Vene rein. And there's always this fear. Und da ist immer diese Furcht. But I think there's another fear. Aber ich glaube, es gibt auch eine andere Furcht. That God is not in control. Diese Angst, dass Gott nicht die Kontrolle hätte. That going back to those two things. Und da kommen wir zurück auf diese beiden Punkte. He doesn't know. Dass ich die Angst habe, dass er es nicht wüsste. He's not in control. Und dass ich die Angst habe, dass er die Kontrolle darüber nicht hätte. Do not fear what you are about to suffer. Aber fürchte dich nicht vor dem, was du leiden I mean, wirst. There's going to be fear in the suffering. Ja, es wird da vielleicht Furcht in dem Leiden geben. But don't fear the fear. Aber fürchte die Furcht selbst nicht. I read a story about these missionaries that were during the Boxer Rebellion. Ich habe da die Geschichten gelesen über die Missionare, die da die Boxerrebellion mitgemacht and haben. They got stuck in the city. Also den Boxeraufstand. Und es geschah, dass sie dabei irgendwie festgehalten wurden oder somewhere in China. Nicht mehr weg konnten aus der Stadt. Get out. Sie konnten nicht mehr aus der Stadt raus. And there was no escape. Und da gab es keine Möglichkeit, irgendwie zu entwischen. It was a husband, wife and three kids. Da war eine Familie, Mann, Frau und zwei Kinder. And they found them dead. Man fand sie tot. They were chopped up with machetes. Man hat sie einfach dahin geschlachtet mit Macheten. And so after the rebellion was over, und nachdem dieser Aufstand niedergeschlagen war, missionaries went back in, sind die Missionare wieder and they went to their home. Und sie haben sich dann ihr Zuhause and they were packing all of their things. Und sie packten all ihre Sachen ein. And they were taking the pictures off the wall. Und so nahmen sie auch die Bilder von der Wand. And when they took one picture off, there was a note in the back. Und als sie ein Bild dann abmachten, da gab es eine Notiz hinten dran. It was from the wife. Das war eine Notiz von der Frau. She wrote, we have no way out. Wir haben da keinen Ausweg mehr. We are only waiting for our executioners to arrive. Wir warten nur noch darauf, dass die uns exekutieren werden, kommen werden. She said, she writes, we have been in great fear. Sie schreibt da, wir haben große Angst. But now that we know, there is no escape. Aber jetzt, da wir wissen, dass es keinen Kommen gibt, we have great peace. Haben wir großen Frieden. So, when we know God is in control, wenn wir wissen, dass Gott die Kontrolle hat, there's a certain kind of fear that goes. Dann gibt es eine bestimmte Furcht, die da weniger wird. I mean, that's not to be mixed up, confused with the. I mean, when they came in the door, there must have been a degree of nervousness and fear. Also nicht mal, dass man das missversteht. Also wahrscheinlich, als sie da in die Tür hineinbrachen, muss es auch eine gewisse Form von Furcht gewesen sein. I mean, there's nervousness sometimes just having conversations with people, right? Also, wir sind manchmal schon nervös, wenn wir nur mit jemandem sprechen müssen. Right, you have a confrontation, you got to talk with someone, and you pray, and God gives you peace. Da gibt's irgendwie eine Konfrontation. Du musst mit jemandem dann ein bestimmtes Gespräch führen, und du betest drüber, und Gott gibt dir Frieden. But there's still a degree of nervousness. Aber immer noch gibt es eine gewisse Form der Nervosität. But Philippians chapter 4, verse 7. Verse 6 and 7. In Philippa Kapitel 4, Vers 6 und 7. Do not be anxious. Seid um nichts besorgt. And that's probably what this is speaking of. Und ich glaube, das ist das, worum es da geht. It's the word phobos. Das like, Wort. Don't be preoccupied with what you're about to suffer. Es ist phobos. Und seid da nicht zu sehr mit beschäftigt, was ihr da leiden werdet. Don't be anxious. Habt keine Angst. For anything. Egal, was kommen mag. But in everything through prayer, aber in allem durch Gebet and supplication, und Flehen, with thanksgiving is mit the key. Danksagung. With thanksgiving, mit Danksagung ist der Schlüssel. Make your requests known to God. Bringt eure Bitten vor Gott. And the peace of God that passes all understanding. Und der Friede Gottes, der allem Verstand übersteigt. Will guard your hearts and your minds. Wird eure Herzen und eure Gedanken beschützen. In Christ. In Christus. Now, I remember another story of, I don't know where it comes from, but there was these Christians who were being taken into the arena to be burned. Da gibt es eine weitere Geschichte. Da gab es Christen, die in die Arena geführt wurden, um dort verbrannt zu werden. And somehow they were tied, they said, when you sense the peace of God, they were to do something that would indicate it. Also sie haben vorher abgesprochen, dass wenn sie diesen Frieden Gottes spüren würden, dann sollten sie irgendwie ein Zeichen aneinander geben. In the midst of their flames, it was either sing or lift your hands if they could. Also sie sollten etwas tun. Sie sollten entweder singen oder ihre Hände erheben, wenn das möglich wäre. So as they were being burned, und so geschah es, dass im Moment, wo sie verbrannt wurden, they would begin to sing. Da würden sie anfangen zu singen. They would begin to lift their hands. Und sie würden anfangen, ihre Hände zu erheben. That God did not forsake them in the suffering. Dass Gott sie nicht verlassen möge in ihrem Leiden. Now go back to verse 10. Geht weiter zum Vers 10. Do not fear what you are about to suffer. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. The church is going to go through 300 years or 270 years of suffering. Vor der Gemeinde liegt über 200 Jahre Leiden. Children will be killed. Kinder werden umgebracht Women werden. Women will be crucified. Frauen burned. Werden gekreuzigt werden. It's going to be horrible. Es wird schrecklich But sein. But don't fear it. Aber fürchtet dies nicht. Behold, the devil is about to cast some of you into prison. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, that you may be tested, damit ihr geprüft werdet. And you will have tribulation 10 days. Und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Now that's believed to be a prophecy of these 10 Caesars. Und man nimmt an, dass das eben eine Prophezeiung ist, die auf diese 10 Kaiser, die so hart verfolgt ten haben, periods hinweist. Of time. Es sind 10 Zeitperioden. Right? A day speaks of a period of time also. Ein Tag kann von einer Zeitperiode auch sprechen. Jesus knew all about it. Und Jesus wusste das alles. Fully aware of it. Er war sich dem vollkommen bewusst. Be faithful until death. Und sei treu bis zum Tod. These are very powerful. I mean, he's speaking to a church. Und er spricht zu einer Gemeinde. Be faithful. Sei treu. Unto death. Bis zum Tod. Wow. I mean, can we relate to this? Können wir da irgendwie da einen Bezug zu haben? There are people who are doing this all over the world. Es gibt Menschen, denen geschieht das so in der ganzen Welt. There was a pastor who was being, he was going to be hanged. Da ist die Rede von einem Pastor, der gehängt werden sollte. And he was walking to the gallows. Und er ging direkt hin auf den Galgen. Everyone was crying and screaming for him. Alle schrien, andere weinten. Try to get out of this. Einige versuchten da irgendwie raus, ihn rauszubringen. His family was there. Die Familie, sie war dort. And it said that he just walked straight to the gallows. Aber da heißt es über ihn, dass er direkt auf den Galgen zuging. Up, kissed the rope. Er lief dorthin, er küsste das Seil. And said, "Oh, blessed rope." Oh, was für ein gesegnetes Seil du bist. That will usher me into the presence of my Lord. Da du mich ja hineinbringst in die Gegenwart meines Herrn. This is the message for those people. Und das ist die Botschaft für diese Leute. Maybe those kind of times will come again. Und vielleicht werden solche Zeiten wieder anbrechen. It's not far from here. Weil diese Dinge passieren ja nicht so weit von uns entfernt. And in the world today, like we, there's hundreds of thousands of brothers and sisters being killed all the time. Und in dieser Welt, in der wir leben, da werden hunderttausende von Brüdern und Schwestern immer wieder getötet. In Indonesia, Pastor Jeff, he spoke here last year. Und in Indonesien, der Pastor Jeff, der sprach ja auch hier. He, one of the people on his worship team was beheaded by the jihad. Er hat davon gesprochen, dass einer von seinen Anbetungsleitern enthauptet worden five, ist vom Jihad. Five women were praying behind the church. The jihad came and killed them all with machetes. Es gab fünf Frauen, die hinter einer Gemeinde beteten, und es kamen Jihadkrieger, die sie mit Macheten einfach köpften. Could you imagine if someone just came to that door right now with a pistol? Könnt ihr euch das vorstellen? Da kommt jemand zur Tür and just started shooting. Und er fängt einfach an zu schießen. And then we got up, and then Eva's dead, and Ricky's dead, and Nikki's dead, and it's like we're just sitting here thinking, oh my God. Bevor wir praktisch aufschauen. Einer nach dem anderen ist umgebracht. And what an incredible shock that would be. Stell dir vor, was für ein Schock das wäre. But it's happening all over the world. Aber das sind Dinge, die in der ganzen Welt gerade jetzt passieren. Be faithful until death. Sei treu bis zum Tod. And I will give you the crown of life. Und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Now there's a difference between I will give you life and I will give you the crown of life. Da ist ein Unterschied zwischen ich werde dir Leben geben und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Right? Eternal life is a gift by grace. Ewiges Leben ist ein Geschenk, was ich durch Gnade empfange. But there's a crown. Aber da gibt es einen Siegeskranz. There's a crown to those who would give their life. Ja, aber da gibt es einen Siegeskranz für die, die ihr Leben praktisch als Märtyrer hingeben. Now in James chapter 1, you don't have to give your life physically necessarily to get that crown. In Jakobus Kapitel 1, es muss nicht unbedingt heißen, dass man tatsächlich sein Leben praktisch physisch als Märtyrer hingibt. But if you give your life, you have the crown. Aber wenn dein Leben hingibst, dann empfängst du an honor, diesen Siegeskranz. That you are recognized in heaven. Und das ist eine Ehre, aufgrund dessen du besonders anerkannt wirst im Himmel. And probably those crowns will be thrown at the feet of Jesus. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Siegesgrenze dann zu Füßen Jesu gelegt werden. And that will be such an honor to have something to throw at his feet. Und es wird eine besondere Ehre sein, dann etwas zu haben, was man ihm zu Füßen werfen kann. If you look at James 1:12. Schaut mal Jakobus 1 Vers 12. It says, blessed is the man who perseveres under trial. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. For once he has been approved, he will receive the crown of life. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen. Which the Lord has promised to those who love him. Den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Just want to add one more thought. He said, you are rich. You are poor, but you are rich. Er sagt zu ihnen, ihr seid arm und doch seid ihr, du bist arm, spricht zu der Gemeinde. You're physically doch bist poor. Du reich. You're physically poor. Materiell gesprochen bist du arm. You're in circumstances. Du hast da bestimmte Umstände, die you're dir leiden. Being persecuted. Du bist verfolgt. People are burning your property. Es gibt Leute, die vielleicht deinen Grund und Boden niederbrennen. They're poisoning your fields. Oder vielleicht die Felder vergiften. They're breaking your windows. Oder die Fenster einschlagen. They're killing your animals. Oder deine Tiere umbringen. They may be killing some of your family. Vielleicht bringen sich jemand in deiner Familie um. And you are poor. Und so bist du arm. But I say you are rich. Aber Jesus sagt, du bist reich. In 1 Peter chapter 1. 1. Petrus Kapitel 1. The trial of your faith in verse 6. Im Vers 6. Die Prüfung eures Glaubens is worth more than gold. Ist kostbarer als Gold. So we all of us face things. Wir alle sind mit Dingen konfrontiert. And you just have to think, whatever we face. Du musst einfach so denken, was auch immer uns sich entgegenstellt. Is it because the Lord wants to make us rich? Ist es denn nicht deswegen, weil der Herr uns reich machen möchte? In Luke 12:21. In Lukas 12 Vers 21. There was the rich young fool. Da war der reiche junge Tor. Who had everything. And he said, now I will eat, drink and be merry. Der sich sagte, ja, jetzt werde ich essen, trinken und fröhlich and sein. And it says, and God said, you fool. Aber Gott sagt zu ihm, du Narr. Your soul is required of you now. Deine Seele wird von dir gefordert werden. What will you do with everything you possessed? Was wirst du tun mit all dem, was du besitzt? And it says, and such is the man who is not rich toward God. Und so geht es dem Menschen, der nicht reich im Hinblick auf Gott ist. And this richness is our faith that is proven. Und dieser Reichtum besteht in unserem Glauben, der sich bewährt hat. I know God. Ich weiß. I know his faithfulness. Ich kenne Gott. Ich kenne seine Treue. I've been in situations where there was no hope. Ich war in Situationen, wo es keine Hoffnung mehr gab. I have suffered pain. Ich habe Schmerzen erlitten. And God was there. Aber Gott war da. I remember being a little boy, and I remember, I think I was like 7 years old or something. Ich kann mich erinnern, ich war noch ein Kind. Ich war vielleicht 7 Jahre alt. I took a pencil. Und ich hatte da einen Stift, einen Bleistift. I wrote on this pencil. Und ich schrieb da auf diesem Bleistift my mother, meine Mutter and my father, und mein Vater fight, die kämpfen immer every night, jeden Abend. And then I threw it on the floor. Und dann habe ich es einfach auf den Boden geworfen. I wanted somebody to pick it up. Ich wollte einfach, dass es jemand hochhebt. And just know that there's someone in this room who lives in hell every day. Dass da jemanden gibt, der in diesem Raum da ist, der einfach jeden Tag die Hölle durchmacht. Who has nightmares every, like 3-4 times a week. Ich hatte 3-4 Mal die Woche hatte ich diese Albträume. And but in that I look back and I think I was the second most unhappiest kid I knew. Ich war vielleicht das zweitunglücklichste Kind, was ich überhaupt kannte. I just kannte. Knew of one girl who had a worse family situation than I did. Ich kannte nur ein Mädchen, also nur ein Mädchen, was vielleicht eine schlimmere Familiensituation hatte thought, als ich. Okay, her dad is an alcoholic and he beats them all the time. Also ihr Vater war ein Alkoholiker und der schlägt sie wirklich die ganze Zeit. At least my dad's not that. Und zumindest mein Vater ist nicht Alkoholiker. He does beat us all the time. Naja, er schlägt uns schon die ganze Zeit. And I thought, why me? Und ich habe mir gedacht, warum why? Ich? But in that, I started to pray every single night since kindergarten. Aber in dieser Situation fing ich an zu beten, und das war seit der Zeit des Kindergartens. On my knees, that it would stop. Ich war auf meine Knien und ich bat darum, dass es aufhören and sollte. And yet, God was so far away. Und doch war Gott für mich so weit. But I had no other choice. Dass ich auch gar keine andere Wahl hatte. And I think it's really there. I know it's there where my life with God started. Und ich glaube, dass es genau dort war, wo mein Leben mit Gott einfach begonnen hat. Which led to my salvation at 18. Was letztendlich zu meiner Errettung geführt hat mit 18. And because the situation was so dark. Und weil ja diese Situation so finster für mich war. The salvation was so light. War die Errettung dann so leicht. I know that I know that I know that I know. Ich weiß ja, dass ich weiß, dass ich es weiß. Changed my life. Ich weiß es, dass Christus mein Leben verwandelt and hat. This is the richness of my faith. Und da liegt der Reichtum meines Glaubens. So don't be afraid of what you must suffer. Hab keine Angst vor dem, was ihr leiden müsst. You know, we all fear that. Wir alle fürchten das in einer gewissen you know, Weise. We look ahead and we think, what's going to happen if Europe becomes just like Muslim, like primarily? Also, wenn wir zum Beispiel denken, was wird geschehen, wenn also Europa größtenteils muslimisch wird? And people are leaving, and we have this church here. It's getting bigger in the Muslim world. Yeah. Und die Leute, sie ziehen halt weg, und die Gemeinde, sie wächst, aber sie wächst praktisch in einer muslimischen Umgebung. Are they going to start smashing all our windows? Werden die vielleicht anfangen, uns die Fenster zu zerschlagen? They're going to wait one night and hurt somebody? Oder werden die vielleicht darauf warten, eines Abends irgendjemanden zu verletzen? Don't fear. Aber fürchtet euch nicht. Don't fear what you're going to suffer. Fürchtet euch nicht vor dem, was don't ihr leiden werdet. Preoccupied with it. Und seid damit nicht vorrangig beschäftigt. Because God will be there. Denn Gott wird dort sein. Okay, and just close with verse 12. Und wir schließen ab mit Vers 12. Oh, I'm in the wrong book. Okay, Revelation 2. Sorry. Yeah, verse 11. I was in James 1, sorry. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Gemeinden sagt. He who overcomes shall not be hurt by the second death. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. The second death is defined in Revelation chapter 20. Der zweite Tod wird definiert in der Offenbarung, Kapitel 20. Verses 11 through 15. Und zwar in Versen 11 bis 15. I believe it's in 15. Und ich glaube, man findet das in Vers 15. The white throne judgment. Da ist das weiße Throngericht beschrieben. The first death der erste Tod is the separation of my physical body from my spirit. Der erste Tod ist die Trennung meines Körpers von meinem Geist. The second death aber der zweite Tod is the separation of my body and spirit ist die Trennung von meinem Körper und meinem Geist after the body's resurrection resurrected nachdem ich einen neuen Auferstehungsleib erhalten habe separated from God for eternity dass diese Person dann für ewig von Gott getrennt ist separated in a physical immortal imperishable body from God for eternity also für immer von Gott getrennt in einem unsterblichen Leib. In the lake of fire. Im Feuersee. Don't fear the first death. Fürchtet nicht den ersten Tod. Right? You shall not be hurt by the second death. Ihr werdet nicht von dem zweiten Tod Schaden erleiden. So, I hope we can pray for our brothers and sisters. I hope that we all do. I oftentimes I purpose to. Also ich hoffe, dass wir für unsere Geschwister beten können. Das ist etwas, was ich zumindest immer wieder bezwecke. Those that will be killed this week. Das mag sein, dass vielleicht diese Woche welche umkommen those that werden. Will be killed today. Und lasst uns für sie beten. Vielleicht die North Korea is unbelievable, North Korea. Aber zum Beispiel Nordkorea, da geht es unglaublich zu. It's called the world's largest prison. Es wird das weltgrößte Gefängnis genannt. Just the population lives in such unbelievable poverty. Die Bevölkerung lebt in einer so unglaublichen Armut. And you can imagine the prisons. Und stellt euch einmal da die Gefängnisse the vor. People are put in prisons just to die. Die Leute werden ins Gefängnis gesetzt, einfach um dort umzukommen. So we can lift these people up. Und wir können diese Leute im Gebet hochheben. And I think as a respect for them, und ich glaube als eine Achtung vor ihnen, let's not fear the things that we go through as much. Lass uns nicht so sehr die Dinge fürchten, and, die wir vielleicht durchmachen. And learn to embrace. Und lass uns lernen, diese Dinge einfach zu umarmen. Knowing that the Lord is my shepherd. Da wir doch wissen, dass der Herr unser Hirte ist. His rod and staff, they comfort me. Sein Stecken und sein Stab, sie trösten mich. God knows all about my lungs. I'm not worried about them. Gott weiß alles über meine Lungen. Das macht mir keine Sorgen. God can heal them tomorrow. Gott kann sie sofort But he wants to teach me something. Aber er möchte uns etwas lehren. Maybe he wants me to start praying for brothers and sisters around the world. Vielleicht möchte er einfach das beginnen zu beten für Geschwister in der Welt. He wants to use it to make me rich. Er möchte es verwenden, um mich reich zu machen. And I want to be rich in my walk with the Lord. Und ich möchte reich sein in meinem Wandel mit Gott. So, Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute all Abend. The things that we have to go through. Für all die Dinge, die wir durchmachen müssen. Sometimes they seem so unnecessary. Manchmal erscheinen sie so unnötig. Difficult family situation. Schwierige Familiensituationen. A sickness that no one else has. Eine Krankheit, die vielleicht niemand anders hat. A passport that just can't get a visa. Vielleicht der scheinbar falsche Pass, ich kann kein Visum bekommen. Lack of funds. Lack of funds, money. Dass das Geld fehlt. Emotional problems. Emotionale Probleme. Or psychological. Psychologische Depression Probleme, seelische Depressionen, any kind of sickness, Lord. Alle Arten von Krankheiten, things that causes pain. Dinge, die uns Schmerzen bereiten, relationship conflicts. Probleme in Beziehungen. Father, we pray that we would embrace them. Vater, wir bitten darum, dass wir sie umarmen mögen. And that they would draw us to you. Und dass sie uns zu dir hinziehen mögen. That you know all about them. Weil du ja alles über sie weißt. You can change it in the moment. Du kannst es ja in einem Moment ändern. But we want to learn to trust you in it. Aber wir wollen doch lernen, dass wir dir darin vertrauen. We want to get to know you. Wir wollen dich kennenlernen. Lord, we pray for our brothers and sisters around the world today. Herr, wir bitten für unsere Brüder und Schwestern in der ganzen Welt. Whose faith is being tried. Deren Glauben geprüft ist. And we pray, Lord, for those who will die today. Und wir bitten für die, die heute sterben we werden. Think of those in North Korea in prisons. Wir denken an die, die sich in Nordkorea in Gefängnissen befinden. In China. In China. Indonesien. In Russia. Russland. In Africa. Afrika. In South America. Südamerika. All around the world here. In der ganzen Welt. People in prison here in Europe and America. Leute im Gefängnis, vielleicht in Europa und Amerika. We pray for children who don't have their fathers. Ich bitte für Kinder, die so ihren Vater verloren haben. Thank you tonight, Lord, that prayer is powerful. Danke, Herr, dass Gebet mächtig ist. In Jesus' name we pray. Und wir bitten dich in Jesu Namen. Amen. Amen.